Und als sie nach Ablauf ganzer Zeitalter wieder zurückkehren, traten sie wohl in die innere, die hohle Erde ein, um dort die unterirdischen Städte zu bauen, von denen uns die Sage berichtet. Das Matriarchat ist somit eine Verstofflichung oder ein Ergebnis primitiven Lebens des Tiermenschen auf der Oberfläche, der verstofflichten Erde, oder aber es wurde von einer Rasse von Wesen, die von den weißen Göttern verschieden, ja sogar gegensätzlich waren, von anderen Sternen mitgebracht. Es kann aber auch sein, dass die Sklaven von Atlantis als Diener der göttlichen, des goldenen Zeitalters erschaffenen Roboter zu jener Zeit eingesetzt worden sind. Das Buch Enoch berichtet uns, dass einige der Außerirdischen sich in die Töchter der Menschen verliebten und eine halbgöttliche Heldenrasse, die Virjas, hervorbrachten, die zur Wiedererlangung der göttlichen Unsterblichkeit unerlässlich ist. Das von Professor Wirth herausgestellte Matriarchat wäre somit also nicht das Produkt einer Rasse von Göttlichen, wie es der esoterische Hitlerismus lehrt. Das wirkliche goldene Zeitalter wurde von Götterkönigen gemeinsam mit göttlichen Zauberpriesterinnen beherrscht. Und alles das trifft mehr auf die Erklärung Rosenbergs zu, als auf die von Professor Wirth. Der esoterische Hitlerismus führt die Verstofflichung auf diese Zeiträume zurück, weil die hohe Achtung vor den Frauen im Menschen des Nordens aus kosmischen Wurzeln kommt, was sich in jenem Landstrich durch das vom Männlichen her beherrschte Lebensbild ausdrückt. In der Vergeistigung und Verehrung der magisch-priesterlichen Halvina und in der Ablehnung des Hetärentums. Er hebt die Walküre hervor im Gegensatz zur Amazone. Wie wenig Alfred Rosenberg bekannt ist, beweist dieser kurze Besuch. Auch Julius Evola hat mit der unvollständigen Wiedergabe von Rosenbergs Gedanken zur Verbreitung von Unwissenheit über ihn beigetragen. Rosenberg war weder materialistischer Rassist, noch war er ein einfältiger Biologe. Er war vielmehr ein Mystiker, ein Jünger des Meister Eckhart. Es gibt in Deutschland Leute, die glauben, dass er im Sinne der ewigen Wiederkehr eine Wiederverkörperung von Armin dem Cherusker war, jenem Germanen, der im Jahre 9 im Teutoburger Wald die Legionen des Römers Varus vernichtete. Der ursprüngliche Name von Hermann ist Arminius. Wirth mochte uns auch den Eindruck vermitteln, dass die Religion in seiner matriarchalistischen Urgeschichte auf der Ein-Gott-Lehre beruhte, verbunden mit dem Glauben an einen sächlichen, neutralen Gott, an ein Es, an ein Vralda, das von Ur-Alda war. Tatsächlich aber glaubte der Nordmann vom Pol an viele Götter. Seine Götter waren von den Sternen auf die Erde gekommen, göttliche Außerirdische wie Poseidon, Atlas, Klite, Halvina. Es sind die Vanen und die Asen, die vom Himmel, vom Gimle herabgestiegen sind, die Engel Enochs, die den Männern die Kunst der Sternkunde, die Wissenschaft von den Metallen, vom Bauwesen, von der Bebauung der Erde lehrten und den Frauen zeigten, mit welchen Mitteln sie sich verschönern könnten. Sie lehrten sie auch die Liebe. In der irländischen Sage sind es die Tuastas de Danann, die ebenfalls aus anderen himmlischen Welten kommen. Die Vanen wohnen im Norden und die Asen kommen, wie es scheint, vom Kaukasus, von den Höhen des Berges Elbrus herab. Sie werden von Odin, dem göttlichen Besitzer der Streitaxt, angeführt. In der Edda wird vom Krieg zwischen den Vanen und den Asen, den göttlichen Verwandten gleichen Blutes, berichtet. Das ähnelt dem Kriege zwischen den Pandavas und den Kauravas im Mahabharata. Die Kulte und Gottheiten der Vanen und der Asen gehen ineinander über, zum Beispiel die Göttin Freya und Frigg Odin, Atlas und Poseidon. So verehrt Atlas nunmehr die Streitaxt zu dem, dass er die Säulen des Himmels trägt. Atlantis ist von Atlas hergeleitet. Atlas ist ein vollendeter Sternenkundiger und Baumeister. Aber der ursprüngliche Name desjenigen, der die Säule trägt, welche den Himmel am Nordpol stützt und in den Polarstern hineinragt, ist Irmin, der höchste der Götter. Er wird auch Ir und Er genannt, was Macht bedeutet. In der Eresburg, der Burg des Er, stand eine Esche, die heilige Irmin Suhl. Karl der Große ließ sie fällen, und in christlicher Zeit verwandelt sich dieser Begriff in Rolandssäule. Später dann, im 8. Jahrhundert dieses Zeitalters, lässt der römische Erzbischof Bonifatius im Heiligen Hain unweit von Kassel, das von der Wurzel As en abgeleitet ist, mehr als 1000 Eichen fällen, darunter auch die Donaueiche, die dem Tor gewidmet war. In der Edda wird der Baum Mjotvidr genannt, und es wird behauptet, dass die Weltesche Yggdrasil im Ragnarök in der Götterdämmerung im Kali-Yuga der Beilzeit zerstört wird. Unter diesem Baume versammeln sich die Asen zum magischen Ting. Hier ist auch Omphalos, der Nabel der Welt. Der Baum versinnbildlichte also damals und auch in späteren Zeiten die Säule, welche den Himmel stützt, und diente den göttlichen Vorfahren auch zur Religionsausübung. Er ist die Erinnerung, die Minne. Im Stamme des Baumes steigt Wied, wieder, der Lebenssaft empor, und in der großen himmlischen Schale im Wipfel hängen die goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden und von Avalon. Das heißt, die Sterne des alten Himmels, denn der Himmel ist die Schale, der Wipfel des Baumes. Aus der Vermischung von Asen und Vanen entstehen die Germanen, die den Baum, der bis zum Himmel reicht, dem Baum des Lebens der Externsteine verehren.